Hans fürs Ohr. Nummer 4. Neulich aus dem Leben eines Hans. Von Prinzipienreitern und Quasselstrippen. Begegnungen in der Bahn. Ein Text von Tanja Busse, gesprochen von Fabian Neithardt. Die Bahn. Sehr praktisch, um von A nach B zu kommen. Aber auch sehr interessant. Die Straßenbahn ist wie ein einzelner Mikrokosmos, in dem die unterschiedlichsten Personen aufeinanderprallen. Das gibt nicht selten Anlass zu urigen, skurrilen, lustigen und auch nervigen Begegnungen. Ja, der Mensch und die Bahn. Besonders unvorhersehbar finde ich immer Begegnungen mit den Senioren dieser schönen Stadt. Man sollte dabei auf alles vorbereitet sein. Da passiert es einem schon mal, dass man hinterrücks von einem Krückstock angegriffen wird, weil man im Hinterkopf keine Augen hat und nicht telepathisch erahnt, dass gleich ein Senior einsteigt und Anspruch auf seinen Platz erhebt. Vor ein paar Monaten fragte ich mich ernsthaft, ob eigentlich, abgesehen von Ausnahmen natürlich, nur Bekloppte in der Bahn fahren. Schnell einsteigen, um noch einen Platz zu kriegen, beschloss ich. Aber, oh Wunder, das ganze Abteil war leer. Bei der großen Auswahl entschied ich mich für einen Einzelplatz und setzte mich gechillt. Doch dann brach es über mich herein, plötzlich, unerwartet, laut. »Das ist ein Behindertensitzplatz. Sind Sie etwa behindert?« »Nein, glücklicherweise nicht. Wer spricht da zu mir?« Eine kräftige Furie mittleren Alters starrte mich mit bösem Blick an. Friedfertig, wie ich bin, wählte ich einen neuen Platz aus dem breiten Angebot. Endlich Ruhe, dachte ich mir. Falsch gedacht. »Dieser Platz ist für Leute mit Kinderwagen reserviert«, brüllte die Furie, während ihr die Zornesröte ins Gesicht stieg. Schluss mit lustig, befand ich. »Wo zur Hölle ist denn hier ein Kinderwagen?« schrie ich zurück und blieb wütend sitzen. Was ist bloß mit den Leuten los? Dämliche Prinzipienreiter. Aber es gibt auch Menschen mit einer anderen Art eines mir unverständlichen Bedürfnisses, wie mich die Bahn lehrt. Das Mitteilungsbedürfnis. Menschen mit dieser Art von Problem meinen, jeder Fremde wolle eine Offenbarung des eigenen Seelenlebens hören. Manchmal frage ich mich ernsthaft, ob ich das Schild »Seelsorge kostenlos für die nächsten 5 Stationen« auf dem Kopf habe oder ob mich die Aura eines Sozialarbeiters umgibt. Warum meinen ältere Herrschaften immer, mich interessiere ihre Lebensgeschichte oder noch besser die Chronologie ihrer sicherlich sehr schlimmen Krankheit? Gerade neulich habe ich wieder eine reizende alte Dame kennengelernt, nämlich nervenreizend. Die Dame, volles weißes Haar, Brille, rosa Shirt mit Glitzeraufdruck, Rock, hinkte mühevoll mit ihrem Stock die Stufen hoch und visierte mich sogleich mit ihrem leidenden Blick an. Höflich wie ich bin, bot ich ihr den Platz an. »Ach, Sie wissen ja gar nicht, wie man sich so fühlt, wenn man einen Schwerbehindertenausweis hat.« »Stimmt, weiß ich nicht. Dafür bin ich aufrichtig dankbar. Aber will sie denn jetzt hier sitzen?« »Man traut sich ja gar nicht, jemanden um den Platz zu bitten. Man fühlt sich ja so bedürftig.« »Tja, blöd. Es tut mir ehrlich leid. Aber will sie denn jetzt hier sitzen?« »Ja, sie will. Ich bleibe neben ihr stehen, da die Bahn ziemlich voll ist.« Und sogleich nimmt das Verhängnis seinen Lauf. »Ja, wissen Sie, junge Dame, mein Rücken, alles verspannt und die Hüfte erst. Mehrere OPs schon gehabt, hier im Friederikenstift. Kann kaum noch laufen. Hab einen Rollator, der steht in der Garage.« »Na, wie praktisch, da steht er ja gut.« »Letztes Jahr haben Sie mir die Brust abgenommen, dann die andere auch noch. Oje, oje.« Eindeutige Handzeichen ihrerseits auf die Brüste. »Brustkrebs, wissen Sie?« »Nein, wusste ich nicht. Hilflos nicke ich. Mein Mitgefühl kämpft gegen die Abneigung gegen das drohende Gespräch.« »Aber die Krankenkassen, die zahlen so welche BHs in Schwarz, Weiß und in Hautfarben rosa.« »Aha.« »Früher haben die 100 Mark bezahlt dafür, jetzt noch 50 Mark.« Ja, die Wirtschaftskrise schlägt sich auf allen Gebieten nieder und zu den Zeiten der guten alten D-Mark war eh alles viel besser. »Naja, wissen Sie, früher hatte ich ja nicht so welche BHs, aber die sind nicht so schlecht, da sind so welche Polster drin, sehen Sie?« Erneut umfasst sie kraftvoll mit beiden Händen ihre Brüste und wippt sie hin und her. Ich schaue sie nur an und nicke wortlos. Der Gedanke, wie die alte Dame sich ihren neuesten Push-Up-BH anzieht, lädt nicht zur geistigen Vertiefung ein. Habe ich schon erwähnt, dass sie Wassereinlagerungen hat? Bei der Erklärung dazu wackelt sie intensiv an ihrem ausgeprägten Armspeck und erklärt mir den Vorteil von Salben gegenüber Stützstrümpfen für den Arm. So, so. Gut zu wissen, für später einmal. Und neulich war ich beim Arzt, da hatte ich sowas hier, das musste weggeschnitten werden. Nein! Es reicht. Die Dame fängt an, ihren Allerwertesten zu befummeln und zuppelt an ihrem Rock herum. Verdammt, denke ich nur. Wir kennen uns nicht. Ich will das nicht wissen. Wie komme ich raus aus der Nummer? Aussteigen? Oh nein, noch 3 Stationen. Endlos. Mein Mitgefühl hindert mich daran, mich einfach umzudrehen. Doch, oh Glück, das Schicksal wendet sich. Wir bewegen uns auf neutraleres Terrain zu. Meine Tochter, die ist stinkreich. Wirklich? Hat so einen Mürrischen geheiratet. Pah! Abfällige Bewegung mit der von Wasser geplagten Hand. Aber Geld hat er. Oh ja, viel Geld. Aha, Schwiegermuttermonster. Entlarvt. Hat ihr Mann einen Pelz geschenkt? Tiefgründiges, mehrfaches Nicken. Oh, Wahnsinn. Die Glückliche. Das Gute am mittellosen Studentendasein ist, dass man nicht gezwungen ist, sich tote, einst knuddelige Pelztierchen um den Hals zu hängen. Widerlich. Hab mir bei Karstadt ein gutes Kostüm gekauft. Das hängt im Schrank, nur wenn die zu Besuch sind. Aber nur selten. Der Mürrische arbeitet wohl immer. Ja, ja, dann gehen wir in die gute Stube, dann ziehe ich mein Kostüm an. Oh nein, jetzt hat sie mich. Mitleidsgefühle verstärken sich. Hat die arme, alte, kranke Dame also eine ignorante Tochter, die ihre arme, kranke Mutter nie besucht? Und wenn, dann muss sich die arme, alte Dame verkleiden, damit der Mürrische nicht noch mürrischer wird. Verdammt. Verdammt einsam muss sie sein, dass sie in der Bahn wahllos irgendwelche Studentinnen vollquatscht und ihre intimsten Krankheiten und privatesten Mutter-Tochter-Schwiegersohn-Probleme erzählt. Wie traurig, denke ich, und muss aussteigen, wobei wir uns gegenseitig einen schönen Tag und sie mir Gesundheit und ein schönes Leben wünscht. Ja, die Bahn, immer für eine Überraschung der zwischenmenschlichen Art gut. Unterschiedlichste Menschen mit den unterschiedlichsten kulturellen und persönlichen Hintergründen, verschiedenen Vorstellungen von richtig und falsch, Menschen jeden Alters treffen aufeinander. Da sind Konflikte scheinbar vorprogrammiert. Aber es erinnert einen auch daran, dass man nicht der Einzige auf diesem Planeten ist. Den Text mit Illustrationen von Caspar David Engstfeld gibt es zum Nachlesen in der 4. Ausgabe von Hans, ein Magazin für junges Leben in Hannover. Die aktuelle Ausgabe und weitere Informationen auf www.derhans.de.